herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Tja, und diesmal brauche ich gar nicht erst groß zu überlegen, welche Woche denn es ist. Es ist nämlich die Woche 1 2014. Jawohl, ich werde mich bestimmt noch öfters mal irgendwie vertun mit dem Jahr. Ich brauche da immer ein halbes Jahr, bis ich erstmal das neue Jahr drin habe. Ja. Das heißt auch immer benutzt. Ansonsten wird immer mit 2013 irgendwie unterschrieben oder so, wenn ich das Datum eintragen muss. Ja, das ist sowas, ne? Ja, aber der erste Podcast im neuen Jahr. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, warum hat denn der Rio heute so eine sexy Stimme? Ja, das ist deswegen, weil ich mir eine Grippe eingefangen habe. Ja. Und das heißt, ja, komisches Reden, beziehungsweise wenig reden. Wie soll ich denn das machen? Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich wieder an einige Themen recherchiert und so weiter, ja, im Schweiße meines Angesichtes. Und da ist mir eins aufgefallen, ich muss euch noch ein frohes neues Jahr 2014 wünschen. Ja. Und das mache ich hiermit. Habt ein schönes Jahr und freut euch auf das, was kommt in der Tech-Welt. Das wird sicherlich dieses Jahr wird einiges losgehen hier. Ja. Und da muss man auch nicht Eric Schmidt sein, um das irgendwie vorauszusehen, was 2014 so alles passiert. Dennoch hat er sich geäußert und ich habe das auch verlinkt, denn auch wenn es nur ein 2 Minuten langes Video ist, so lässt es doch schon mal sehr stark erahnen, was interessant sein könnte. Ja. Er sagt auch, dass eines der wichtigsten Sachen wird, dass immer mehr Leute eben ein Smartphone haben. Fast jeder wird ein Smartphone haben und damit ist eben auch sind eben ganz neue Sachen möglich und vor allem, dass eben diese Geräte mit Supercomputern verbunden sind, die es eben ermöglichen, ganz andere Dinge zu machen, die man vorher mit einem normalen Handy bzw. mit einem normalen Smartphone ohne Anbindung quasi machen konnte. Da war das doch alles sehr begrenzt und jetzt geht's eben an Sachen, die eben vorher nur eben den Großrechnern vorbehalten waren. Das kann man jetzt schon auf seinem Handy machen. Und das wird laut seiner Aussage eben auch Auswirkungen haben. Ja. Interessant, und das fand ich wirklich herausstechend, weiß er da was, was wir nicht wissen, dass Genetics ein Thema sein wird. Also ich muss noch mal ein bisschen ausholen. Es gibt seit Jahren, oder zumindest mal seit 2 Jahren, ein Projekt, bei dem man eine Blutprobe einschicken kann. Ich glaube, man muss auch noch andere Proben einschicken. Und dann wird eine komplette Genanalyse gemacht. Und dann kann man zum Beispiel hier aktuell sich informieren lassen, wenn neue Erkenntnisse kommen, zum Beispiel Risikofaktoren etc., ja, dass man da ein Auge drauf werfen kann. Das wird teilweise sehr stark in den USA gelobt, aber auch von einigen Verbänden kritisiert, weil halt eben da oftmals, sag ich mal, ja, Risikofaktoren, ja, aber man muss sie auch einordnen können und deswegen kritisieren da auch manche Verbände, dass dann eben die Leute zu häufig, sag ich mal, hier nachgucken lassen, weil sie vielleicht eine E-Mail-Warnung bekommen haben. Achtung, laut dem, nach der Genanalyse und so weiter, ja, müsste man da mal nachschauen lassen, obwohl es dann eben zum Beispiel gar nicht so wirklich erforderlich wäre. Das kann man aber natürlich auch so oder so sehen. Wer auch nur mal sicher gehen will, das ist sicherlich ganz gut. Auch andere gentechnische Merkmale, das was man gar nicht oftmals weiß, zum Beispiel auch ja wo man zum Beispiel auch abstammt, ja, das kann auch damit festgestellt werden, also ob man zum Beispiel eher aus dem asiatischen Raum kommt oder ob Verwandte früher eben eher im asiatischen Raum ansässig waren oder eben hier in Europa oder in USA, das ist nämlich auch ein ein interessantes, ja, eine interessante Erkenntnis, die man dazu kommt, dass nämlich die USA im Prinzip weitestgehend europäisch ist. Ja, genau, so sieht es aus. Also, da ist auf jeden Fall ein paar interessante Sachen da drin, und offenbar scheint das ein größeres Thema zu werden. Google hat ja mit diesen Genetics, also mit diesen gentechnischen Analysen, schon begonnen, ja, im Prinzip. Nur wird das Projekt eben, wie gesagt, nur ganz, ganz klein gehalten, geköchelt. Ich würde auch sagen, aus gutem Grund, ja. Und wer weiß, vielleicht ist da was für 2014 geplant. Vielleicht plant Google da größer einzusteigen in dieses Google Health, ja, also sozusagen eine Gesundheits, ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll, ne? Eine Stelle für, ach, was weiß ich, ein Gesundheitsprojekt. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall ist das ein interessantes Thema, das man im Auge behalten muss. Ob das bei uns allerdings sehr groß interessant wird, das wage ich noch zu bezweifeln. Ja, bei uns ist auch vieles gut, besser, ja, aber es ist auch einiges schlechter. Zum Beispiel, was die Spießigkeit betrifft, gerade im Zusammenhang mit kommerziellen Sachen. Ja. Das musste auch Gameforge bzw. Frogster, die gekauft wurden von Gamesforge, hier merken bei dem Spiel Runes of Magic. Dort gab es nämlich schon vor einiger Zeit ja eine Klage dagegen, ja, vom wie heißt der Hüter des Heiligen Grals. Moment, Moment, Moment, Moment. Das ist so eine bestimmte Stelle. ja, toll, jetzt finde ich diesen Ausdruck drin. Ja, irgendwie so eine komische Hüterstelle, ja, musste ja mal sich wieder aufspielen und hat eben da geklagt. Und jetzt hat, oder eigentlich hat schon im Juli 2013, der Bundesgerichtshof diese Werbeaktion für unzulässig erklärt von der Frogster damals. Es ging nämlich darum, dass ihm beworben wurde für das Spiel Runes of Magic mit den Worten "Pimp dein Charakter Woche". Zum Beispiel: Diese Woche hast du erneut die Chance, deinen Charakter aufzumotzen. Schnapp dir die günstige Gelegenheit und verpasse deiner Rüstung und Waffen das gewisse Etwas. So. Dieser Spruch oder diese Werbung scheint sich so eben der Bundesgerichtshof hauptsächlich an Jugendliche zu wenden, also an Kinder, nicht Jugendliche, sondern an Kinder. Ja. Wegen der Wahl der Worte, ja, und eben der Sprache, ja, zum Beispiel Pimp, ja, so, die Anglizismen wurden, ich komme da aber gleich mal dazu, wurden da Schuld gegeben, auch das Duzen. Ja. Übrigens, es war der Bundesverband der Verbraucherzentralen, genau. Richtig, ja. 2009 war das schon. Ja, sehr gut, ne? Dafür brauchen wir da was. Wie war das mit der NSA, Spionage und allem Möglichen? Naja, vielleicht kriegen die irgendwann mal ihren Hintern rum, kümmern sich um die wichtigen Sachen. Auf jeden Fall, diese Werbung wurde jetzt also, wie gesagt, durch ein Urteil als ja, nicht zulässig erklärt, und als Begründung wurde da eben zum Beispiel gesagt, dass eben Runes of Magic sich nach der Art des beworbenen Produktes allgemein an nicht volljährige Spieler wendet. Ja, und das ist schon stark, diese Aussage. Ja, und als Begründung eben, dass die gesamte Art und Weise der Ansprache ist, also bei der gesamten Art und Weise der Ansprache ist davon auszugehen, dass in erster Linie Minderjährige und darunter gerade auch Minderjährige, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gezielt angesprochen werden. Ich weiß nicht, ist Runes of Magic, ist das nicht erst ab 16? Ich weiß es gar nicht. Oder war das damals noch nicht geratet? Dann müsste es ja auch ab 18 sein. Prinzipiell, jedes Spiel, das nicht geratet ist in Deutschland, ist ja ab 18. Oder wurde das tatsächlich geratet ab 12? Das verstehe ich nicht ganz so. Weiterhin hieß es für sich allein genommen, zwar nicht schon die mittlerweile auch bei der weiblichen Aussprache von Erwachsenen nicht mehr unübliche Anrede mit du. Die beanstandete Werbung sei jedoch sprachlich von einer durchgängigen Verwendung der direkten Ansprache in der zweiten Person Singular und überwiegend kindertypischen Begrifflichkeiten einschließlich gebräuchlichen Anglizismen geprägt. Also da finde ich einmal bemerkenswert, dass hier das Gericht also offiziell bestätigt, dass eben in der Werbung, ja, damit eben auch in dem kommerziellen Gefilde eine Anrede mit du, ja, nicht mehr unüblich ist. Endlich. Sehr schön. Ja, toll. Das finde ich richtig gut. Ja, ich fand es sie schon immer ziemlich peinlich, ja, und total unpersönlich. Aber dass eben jetzt hier Anglizismen als überwiegend kindertypisch eingestuft werden, das finde ich insbesondere nochmal interessant, ja. Und da sollten dann vielleicht auch mal ein paar Firmenbosse mal darüber nachdenken, ob ihr wöchentliches Briefing, ja, das bei so vielen Firmen durchs Faxgerät oder durch die E-Mails tuckern, ja, und bei dem einen oder anderen Kollegen mal das Schmunzeln ins Gesicht zerrt, ob das vielleicht daran liegt, dass man insgeheim tatsächlich denkt, ach nein, wieder dieses kindische Aufbauschen von Texten mit Anglizismen, nur damit sich das ein bisschen professioneller anhört, ja. Dann wird's eben kein Geschäftsessen, sondern ein Business-Meeting. Ja, auch wie süß, ne? Und der Hausmeister hört sich auch gleich besser an. Ich sag's immer wieder gerne. Ja, was wäre das Facility Management nur ohne Anglizismus? Ah, Gott, wie süß. Na gut, okay. Auf jeden Fall sind da durch dieses Urteil einige Bereiche berührt worden und deswegen schreibt hier auch heise.de, dass das weit über das Anpreisen von Spielen hinausgeht und dass man hier vielleicht in Zukunft sich als Werbetreibender doch ganz genau Gedanken machen muss, wie die Werbung gestaltet ist, ja, und an wen die gerichtet sein soll. Ja, man sollte sich eben nicht so locker ausdrücken, ja, und im Zweifelsfall auf das Du verzichten. Ich habe das zwar jetzt anders darum gelesen, ja, weil das Gericht sagt ja klar, dass eben die nicht mehr unübliche Anrede Du alleine gesehen noch keine Ansprache von Kindern beweise, ja. Also daher finde ich dieses Fazit nicht ganz so richtig. Aber interessant ist eben, dass man, wenn man sich zu locker ausdrückt, ja, und vor allem eben Anglizismen benutzt, die auch Jugendliche benutzen, dass man dann eben von den Gerichten so eingestuft wird, dass man eben sich an Kinder wendet, beziehungsweise an Jugendliche. Und dass dann eben wiederum hier unter Umständen dass man sich da eben irgendwo nicht perfekt auf legalem Grund bewegt. Denn man darf zum Beispiel eben anpreisende Werbung so direkt eben für Kinder oder für Jugendliche nicht machen, wenn das ja für Erwachsene erlaubt ist. Und da muss ganz anders da geworben werden, wenn überhaupt. Und deswegen, wow, da werden doch schon einige Firmen den Kopf drüber zerbrechen müssen, egal in welcher Branche. Also vielleicht demnächst ein Business-Meeting immer abhalten, ja, weil das klappt dann sowieso keiner mehr. Das heißt dann nur noch ein Treffen für die erste Klasse oder so. Lustig. Ja, also China, die haben jetzt auch was Lustiges gemacht und zwar, die sind jetzt Nummer 1 in der Unterhaltungselektronik, haben jetzt erstmals Nordamerika überholt. Ja, ich dachte, das wäre schon längst passiert, aber wir reden ja auch jetzt hier rein nur von China, ja, und die Schwellenländer, also Indien und Indonesien. Japan ist da offenbar nicht drin. Ich glaube, die waren eh schon eine ganze Zeit lang vor Nordamerika. Nur scheint es jetzt eben so zu sein, dass China da alles überholt hat und damit eben klar gemacht haben, wo die Zukunft der Unterhaltungselektronik liegt, in China. Ja, als ob man das nicht schon wussten. Aber für die, sag ich mal, die das sowieso nie glauben wollten, ja, dass die USA mal hier den Rang abgelaufen bekommen von China, ja, für die wird das sehr hartes Erwachen werden, ja. Ob das jetzt große Auswirkungen hat für die amerikanischen Technikunternehmen, das darf bezweifelt werden, das glaube ich auch nicht. Aber vielleicht wird es ja auch ein paar positive Signale senden. Ja, es kommt halt immer darauf an, ja, wie man es sieht, aus welcher oder was man als Kriterium eben festlegt. Sicherlich, wenn man nach Stückzahlen geht, ist China bestimmt unangefochten Nummer eins. Mit der Qualität kann man wieder anderer Meinung sein. Auch mit der Innovation der Produkte kann man anderer Meinung sein. Da dürfte Japan ganz weit vorne sein. Genau wie bei der Perfektion, das heißt bei der Qualität bereits bestehender Technologien dürfte Japan sehr, sehr weit vorne sein. Ja, eigentlich war ja mal Europa bei der Erfindung von neuen Technologien ziemlich weit vorne, bei der Unterhaltungselektronik und oder genau bei der Unterhaltungselektronik da hat aber Europa wohl jeglichen Anschluss verloren und ist ganz, ganz weit hinten dran momentan. Das meiner Meinung nach nicht ohne Grund. Das wird eben mal die technikfeindliche Haltung, die in Europa, vor allem in Deutschland, zutage kommt, musste natürlich irgendwann auch mal dann Konsequenzen fordern. Und offenbar ist es so, während sich die anderen um die Nummer, um Platz Nummer 1 streiten, für die von der Unterhaltungselektronik her, ja, dürfen wir gucken, dass wir die Produkte vielleicht auch noch mal so verkaufen, dass wenigstens noch ein paar Arbeitsplätze bei uns hängen bleiben. Tja, ja. Es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer werden. Definitiv. Wenn sich hier vielleicht bald mal was tut in in der Art, wie man an neue Technologien rangeht. Ja, YouTube, die bringen ein oder die bringen jetzt 4K Videos, ja, und mit dem VP9 Codec, ja. VP9 Codec ist ja eine Weiterentwicklung von dem VP8, von dem WebM, ja, und ich sagte ja immer, dass das ein zukunftssicheres Format ist, und das scheint sich auch zu bestätigen. Das VP9 basiert auf dem WebM, das übrigens auch mittlerweile patentrechtlich ziemlich abgesichert ist. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Ja. Und das dürfte auch für den Nachfolger gelten. Ja, somit will eben 4K-Video-Formate eben jetzt über YouTube laufen, über diesen VP9-Codec. Das ist kein Problem, weil der H265-Codec, der eben das Äquivalent sein soll, der ist genauso wenig verbreitet wie der VP9-Codec. Ja. Also von daher, wenn YouTube da jetzt mit dem VP9 anfängt, dann wird es sowieso der weit verbreiteste Codec sein überhaupt. Ja. Da gibt es eben keinen Vorsprung wie bei dem H264. Das Problem ist, dass 4K-Content eben noch, also diese, ich sag immer die blödsinnig hochauflösende Qualität, ja, komme ich auch gleich nochmal dazu, dass man hier eben auch Hardware-Unterstützung braucht. Das kann man auch ganz leicht feststellen, wenn man sich so ein 4K-Video mal anschaut, da wird man dann nämlich sehen, dass seine Super-Hardware auch mal in die Knie geht. Ja, und zwar so richtig in die Knie geht. Weil es eben keine Hardware-Beschleunigung dafür gibt. Das ist ein Riesenproblem. Die Auflösung 3840 mal 2160, ja, viermal Full-HD-Auflösung, ja, toll, danke. Dieser Größenwahn, der geht mir so auf den Keks. Und warum ich das total blödsinnig finde, 4K, aber absolut blödsinnig, eine Verschwendung von Ressourcen, die den Benutzer viel Geld kosten wird, ja, um die Netze auszubauen, und man wird effektiv davon nichts haben. Das kann man nämlich ganz leicht feststellen. Es gibt schon ein 4K-Video auf YouTube, ja, zu Demonstrationszwecken. Das könnt ihr anklicken. Ich habe es verlinkt. Und dann seht ihr auch gleich, warum das total sinnlos ist. Total sinnlos. Schaut euch das mal an auf eurem Computer. Und dann schaltet mal auf Full HD-Auflösung. Und, ah ja, genau, ihr seht überhaupt gar keinen Unterschied. Und wenn ihr jetzt doch einen Unterschied seht, dann sage ich euch, nein, das bildet ihr euch ein. Ihr könnt gar keinen Unterschied sehen, weil euer Monitor in 90% der Fällen, also euer Display, gar nicht die Auflösung von Full HD hat. Ja, jetzt geschweige denn die Auflösung von 4K. Ja, könnt ihr also komplett vergessen. Ihr könnt den Unterschied gar nicht sehen. So, und selbst wenn ihr eine 4K-Auflösung hättet, ja, dann lasst euch gesagt sein, dass euer Auge das nicht so weit auflösen kann. Ihr könnt zwar wahrscheinlich noch einen Unterschied sehen, wenn ihr ganz nah rangeht, oder ihr habt einen riesen TV, ja, 2 bis 3 Meter groß, ja, und tut es dort drauf machen und geht dann ein bisschen näher und dann seht ihr auch vielleicht einen Unterschied. Ja. Aber das seht ihr mal, was das für Probleme hat. Wegen den 20 Leuten in Deutschland, die ein Heimkino haben und eine 4 Meter große Leinwand, ja, müssen dann neue Netze gebaut werden, müssen dann andere Leute dafür zahlen und die Display-Qualität ist bei den Laptops immer noch bei 1366 mal 768 Bildpunkte. Ja, das sieht's aus. Ja. Das ist die Realität, Leute. Ne? Gut, also ich muss sagen, das ist etwas, was mich sehr, sehr aufregt und ich fände, das wäre etwas, wo ich schade fände, wenn das 2014 wirklich vorankommt. Das wird hauptsächlich, das sage ich auch, an den TV-Herstellern liegen, ja, wenn die euch zwingen dazu oder die Konsumenten dazu zwingen, 4K zu kaufen, genauso wie das bei Full HD gemacht haben. Ja. Jetzt gibt es eben nur noch Full HD-Fernseher. Ja, also müssen es die Leute auch kaufen, wenn sie einen neuen Fernseher wollen, auch wenn sie Full HD überhaupt gar nicht haben möchten. Ja, ich bin auch einer davon. Ja. Und deswegen kann man das dann natürlich nicht sagen vom Marktakzeptanz, aber die Anbieter könnten einem natürlich dazu zwingen. Ja. Vorteil für die Anbieter ist, die könnten die Fernseher erstmal wieder teurer machen. Ja. Weil die mittlerweile sind ja die Full HD-Fernseher auch bei den Preisen, die früher eben die SD-Fernseher waren. Ja, ganz normal. Ja, ich weiß noch, als ich mich darum bemüht habe, ein LCD-Display-Fernseher zu bekommen, ohne HD-Auflösung. Es war gar nicht so einfach. Ich habe dann einen bekommen, war aber auch nicht günstiger, darum ging es aber auch nicht. Ja. Und ja, der nächste Fernseher dann musste ich, weil es gab keinen anderen mehr. Ja, so. Und jetzt habe ich einen wunderschönen HD-Fernseher und einen tollen Receiver und kann wegen dem verkorksten HDMI-Standard immer noch nicht HD-Auflösung vom Kabel-Receiver vom Umax auf meinem HD-TV sehen und sehe nach wie vor 480p Auflösung oder halt 576p. So, das war's. Ne? Seht ihr? Und wisst ihr was? Ich habe auch noch Spaß beim Fernseh gucken. Ja, gut, also 4K-Video ist bei YouTube auf jeden Fall schon mal anzuschauen. Dann könnt ihr euch auch gleich angucken, wie schön das bei euch ruckelt ohne Hardware-Unterstützung und eben, dass ihr keinen Unterschied feststellen wird. Seitdem ihr habt ein extrem teures, gutes Equipment beziehungsweise einen riesigen Fernseher. Der natürlich auch 4K kann, schon seht ihr ja sowieso keinen Unterschied. Ne? Interessanter und viel, viel besser, wünschenswerter, dass das vielleicht ein bisschen in den Vordergrund kommt, statt höhere Auflösung, ist vielleicht ein neuer 3D-Printer. Ja, dann sagt er, ah nee, nicht schon wieder 3D-Printer. Ja, ich finde auch den Hype um das 3D-Printing finde ich schon ziemlich komisch, zumal das sind 3D-Printer in der Industrie eigentlich schon ja in der einen oder anderen Form schon seit Jahrzehnten gibt, ja. Aber gut, ist ja schön, ne? Immer wieder mal was Neues. Nur das hier, was hier jetzt hier an rauskommt, ja, das ist wirklich faszinierend. Und zwar Fudini nennt er sich. Und das ist ein 3D, haltet euch fest, Essensprinter. Ja, genau, damit könnt ihr Lebensmittel ausdrucken. Ja, und das funktioniert tatsächlich. Man muss eben hier die verschiedenen sogenannten Food Capsules, ja, also Kartuschen mit entsprechend dem Essensinhalt in den Drucker geben, und dann tut der Drucker tatsächlich aus diesem Material quasi dann euer Food oder Essen designen. Ja. Dabei geht es hauptsächlich nicht darum, um die Vielfalt und Möglichkeiten, was eben da geben könnte, verschiedene Essen miteinander zu kombinieren oder sowas. Also kein kompliziertes, ja, was weiß ich, ein Cronut wird er nicht ausdrucken können, ja. Oder ein Ryodo, also eh besser der Ryodo. Aber was ihr hier machen könnt, ist zum Beispiel aus einem Nudelteig eben was Besonderes, ja, machen alle möglichen Formen, ja, können damit erreicht werden, die vorher quasi gar nicht machbar waren, ja, könnte man hier dann ausdrucken quasi. Das Ganze muss noch gekocht werden, also kann noch keine fertig gekochten Speisen machen, ja, außer es sind eben Speisen, die nicht gekocht werden müssen, ja. Und ja, ein Schokoladen Schneemann oder so, was hier im Artikel genannt wird, ja, ach, das ist möglich, ja. Also es wird schon sehr, sehr interessante Sachen sein. Aber was ich viel interessanter finde, ist die Tatsache, dass das vielleicht der erste kleine Schritt zu einer Art Replikator ist. Zwar nicht technisch nicht so wie bei Star Trek, aber ja, stellt euch mal vor, ihr könntet tatsächlich hingehen, wenn ihr hier so eine große Sammlung habt an Kartuschen mit dem entsprechenden Essen, Rohmaterial drin, ja, und dann habt ihr eure fertig programmierten Rezepte, und dann könnt ihr auswählen und sagt, okay, heute möchte ich das Essen haben, zack, ja, und wird, das ist jetzt nur reine Zukunftsspekulation, ja, und da wird dann auf einmal ein komplettes Essen ausgedruckt, ja, so wie ihr das haben wollt, noch in der Form, in der ihr das haben wollt, ja. Also die 8-Bit-Geister, Pac-Man, Ravioli mit Tomatensauce, ja, gleich ausgedruckt in eurem 3D-Foodprinter. Das wäre doch was, ja. Mitte 2014 soll zumindest mal so der erste Schritt in diese Richtung dann möglich sein. Und wenn sich zum Beispiel, wie gesagt, aus Nudelteig alle möglichen Formen ausdrucken kann, ja, und anderen sagen, Schokolade beispielsweise, etc., etc. Ja, ist eine tolle Sache, und damit sind einige Zukunftsvisionen, wo man eben hingeht und sagt, okay, das möchte ich haben am Computer, zack, dann dauert es einen Moment, dann steht es in der Küche. Ja. Da kommt man ein Schrittchen näher, ein Schrittchen näher. Und das lässt hoffen, dass es sowas dann auch wirklich mal geben wird. Ha. Vielleicht sogar noch gleich mit ausgedrucktem Einweg-Wegwerfteller. Dann gibt es aber Demonstrationen. Ja, und das Feuerwerk dieses Jahr war, also von 2013, 2014, das war wirklich sehr, sehr heftig ausgedehnt. Ja, ich hätte gar nicht erwartet, dass so viel Feuerwerk verschossen wird. Aber was da los war, auch in meiner Gegend, das ist unglaublich gewesen. Seit vielen, vielen Jahren mal wieder am meisten Feuerwerk, ja. Irre. Und das sagt man doch, die Leute kaufen immer weniger Feuerwerk. Stimmt nicht. Also diesmal haben die Leute viel, viel mehr Feuerwerk gekauft. Ja. Ich glaube, selbst beim Jahrtausendwechsel war nicht so viel Feuerwerk verballert worden wie dieses Jahr. Irre. Es hat schön ausgesehen. Ja. Wer in Dubai allerdings war, der konnte sich an einem Spektakel ganz besonderer Größenordnung erfreuen. Denn Dubai hat alle Rekorde gebrochen, ist jetzt auch tatsächlich im Guinness-Buch der Rekorde gelandet. Ja. Innerhalb von einer 6-Minuten-Show wurden über 500.000 Feuerwerke abgeschossen. In einer Spannweite von 62 Meilen, ja, über die gesamte Dubai-See, wie nennt man das, Seafront, diese Ausleger, ja, die da künstlich gemacht wurden in Dubai. Allein das Projekt ist ja schon irre gewesen. Und hier wurden jetzt tatsächlich entlang dieser Linie quasi zeitgleich, wie das gemacht wurde, weiß ich auch nicht, choreografiert worden, über so eine Entfernung das synchron zu halten, ist normalerweise ein Ding der Unmöglichkeit, weil ja alleine schon die Signale zu lange brauchen, um übermittelt zu werden, über 62 Meilen, ja, um synchron zu bleiben. Aber die haben es irgendwie geschafft. Das musste also sehr, sehr synchron zentral gesteuert werden, ja, damit die Laufzeiten der Signale auch tatsächlich bei allen Stationen gleich ankamen. Ja. Und dazu kann ich nur sagen, Wahnsinn, irre. Wie genial das ist. Irre. Heftig, heftig. Und damit eben auch in das Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. 10 Monate hat es Planung gekostet an Zeit. Netzwerk war das mit über 100 Computern und 6 Millionen Dollar hat das Ganze gekostet. Also wenn ihr mal wieder für 200 Euro Feuerwerk in die Luft gejagt habt, dann tröstet euch, ihr habt nicht den meisten ausgegeben. 6 Millionen, da habt ihr noch einiges zu tun. Ja, und am Schluss, wie immer, nicht die ganz ernst gemeinte Sache, ja, beim Batterius Wohnsicht, und diesmal komme ich vielleicht mal zu der Tech Resolution, ja, von den oder von den größten Tech-Firmen momentan, was die so für 2014 ankündigen. Passt mal auf dieses Facebook, auf diese Facebook-Aussage von dem Mark Zuckerberg. Bleibt da mal eine Zeit lang, ja, und schaut euch mal an, was da noch passiert. Aber der Link bringt euch auf jeden Fall zu einigen, ja, nicht ganz ernst gemeinten Aussagen, ja, beziehungsweise eben nicht ganz ernst gemeinten Vorhersagen, ja, wie die einzelnen Firmen das wohl sehen könnten, die Zukunft, ja. Ja, so sieht's aus. Guckt's euch mal an und lacht mal eine Runde. So, jetzt muss ich mal wieder meine Stimme ölen, ja, die ist schon hart beansprucht. Und das war's schon wieder vom ersten von der ersten Folge im neuen Jahr. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt oder einfach Kritik loswerden wollt oder mir eine nette Mail schreiben wollt, auch das ist möglich. Ihr könnt mich erstmal finden unter Rios Wochensicht bei Google Plus. Einfach oben Rios Wochensicht eingeben und schon findet ihr die entsprechende Seite. Oder ihr schickt mir eine Mail rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. Auf der Seite wochensicht.thenetcast.com findet ihr auch einen GPG-Key. Den könnt ihr nutzen, um mir eine verschlüsselte Mail zu finden. Zu finden. Zu senden. Und natürlich auch am Anfang des Jahres möchte ich nochmal betonen, das Intro und das Outro ist von Pretonica gemacht. Der Titel heißt oder ist Afterlife. Und der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 by SA und wurde von auf Yamendo.com gefunden. Ganz genau. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.